Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf, das Seestück. Zwei heftige Leidenschaften, Hass und Liebe, beherrschen den Korsaren. Interessante Schilderung der Liebe, die sich durch Dienste und Attentionen äußert, ohne sich zu erklären. Die rohe Güte. Qualität des Schiffs. Ist's ein Kauffahrer, ein Korsar, ein Entdecker, ein Transportschiff? Eine furchtbare Schar von Seeräubern, ihr Anführer ein ehemals edler Mensch, ihre strenge Justiz, rohe Güte. Es erklärt sich ein Schiff für einen Seeräuber und steckt die schwarze Flagge auf. Diese Handlung ist bedeutend und verhängnisvoll. Die schwarze Flagge kann von einem Trauerflor genommen sein, den eine geliebte Person besaß. Ein Schiffer sprengt sich in die Luft. Der Korsar entert ein anderes Schiff und macht sich davon Meister. Dieses geht auf der Szene vor. Hinaufsteigen der Küste kann vorgestellt werden. Entschluss des Korsaren mitten auf der See bekannt gemacht. Er verändert seinen Lauf, Passagiere auf dem Schiff in das ungeheure Schicksal verflochten. Ein Befehlshaber wird ausgesetzt, wenn das Schiff rebelliert hat. Eine große Leidenschaft ist Ursache an dem Schritt des Korsaren. Er hat seine Geliebte durch eine Ungerechtigkeit verloren. Er ist bitter gekränkt durch die Gesetze und kündigt darum der gesellschaftlichen Einrichtung den unversöhnlichen Krieg an. Seine Natur ist durch dieses Unglück verändert, sein Herz erbittert. Wütende Rachsucht gegen eine bestimmte Nation, gegen einen besonderen Stand, die Mönche, und Neid gegen die ganze zivilisierte Gesellschaft beseelt ihn. Oder er erwählt auch den Stand des Korsaren aus Notwendigkeit, weil er nicht mehr zu den Europäern zurück kann. Die Handlung eröffnet sich mit einer Schiffsverschwörung. Ein Schiff ist nach Jamaika bestimmt. Ein Teil der Mannschaft ist unzufrieden. Kühner Anführer beredet sie, sich des Schiffs zu bemächtigen. Am Lande setzen sie den Kapitän und wer ihm sonst noch folgen will aus und segeln nun als Korsaren nach einem andern Weltteil. Die Szene ist in einem andern Weltteil, aber zwischen Europäern. Es ist eine Insel oder eine Küste, wo Schiffe anlanden. Alles muss sich in einem Tag begeben, die Nacht mit eingeschlossen. Europäer, die in ihr Vaterland heimstreben. Andere Europäer, die es verließen und das Glück unter einem andern Himmel aufsuchen. Ankommende und Abgehende, auch beständig Bleibende, die hier zu Hause sind. Die unglückliche Liebe, die strafbare Tat, der Entschluss der Verzweiflung. Europa und die neue Welt stehen gegeneinander. Ein Akt, der letzte, kann in Europa spielen, wenn vorher in einem Zwischenakt der Ozeanus aufgetreten und diesen ungeheuren Sprung launigt entschuldigt hat. Chor der Matrosen, ein Schifflied. Der Bootsmann und die Schiffregierung. Alle Hauptmotive, die in diesem Stoffe liegen, müssen herbeigebracht werden, auch eine Meuterei auf dem Schiff. Brand im Wasser, verlorener Anker, Seebegräbnis, Seegefecht, Seeraub, Tauschhandel mit Wilden, geografische Entdeckungen, mitreisende Gelehrte, transportierte Verbrecher, Charakter eines großen Seemanns, der auf dem Meer alt geworden, die Welt durchsegelt und alles erlebt hat. Der Held des Stücks, ein junger, werdender Seeheld. Das Schiff als eine Heimat, eine eigene Welt, seine spurlose Bahn. Es geht einmal verloren, Abschied des Seemanns von seinen Gefährten oder doch sonst ein höchst rührender Abschied, eine rührende Ankunft. Seelenverkäufer schaffen einen ordentlichen Menschen durch Zwang nach Indien. Die neue Natur, Bäume, Luftton, Gebäude, Tiere, Kleidertrachten. Das Prägnante kommt zu dem Prägnanten, eine wichtige Stellung der Dinge auf dem Schiff, eine ähnliche auf dem Lande. Matrosen fangen gleich einen Handel an, wenn sie gelandet. Ein Schiff ist von seinem Gefährten getrennt worden und findet sich in demselben Hafen nun mit ihm wieder zusammen. Notschüsse auf einem bedrängten Schiff. Krieg in Europa macht Krieg in Indien. Hier weiß man noch nichts. Szenen für die Augen, voll Handlung und Bewegung, auch neuer Gegenstände. Erstens regsames Gewühl eines Seehafens, zweitens Matrosengesang, drittens die neue Landschaft und Sitten, viertens die Ankunft, fünftens der Abschied, sechstens die Flucht und Verbergung, siebtens der Streit, achtens die Verzweiflung oder der Sklave.